Radio Show. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Punk und Hardcore. 14 bis 15 Uhr. In der Ruhrform. United Kids, die Punk- und Hardcore-Radio-Show im Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 oder weltweit im Livestream unter www.bermudafunk.org. Ihr hört die Sendung vom 14. Mai 2023 live oder in der Wiederholungssendung. Heute ist Muttertag. Ich habe heute viele Gäste im Studio. United Kids läuft immer am zweiten Sonntag von 14 bis 15 Uhr und so auch heute live aus dem Bermudafunk-Studio in der Alten Feuerwache in Mannheim. Ich bin Carmen. Wer öfter zuhört, weiß, dass jetzt eigentlich noch Tobi kommt, aber Tobi ist heute nicht da. Ich soll euch allen extra liebe Grüße ausrichten. Tobi ist im Odenwald auf dem Nibelungensteig unterwegs. Ich dachte zum Wandern, aber anscheinend nur zum Essen und Trinken. Gestern hat er eine Apfelweinverkostung mit dem Bürgermeister von Gras-Ellenbach gemacht. Ich bin krass beeindruckt. Wenn ihr uns auf Facebook folgt, dann habt ihr vielleicht schon die Ankündigung für die heutige Sendung gehört. Wir machen ein Special. Wir machen ja oft und gerne Specials. Valentinstag-Special, Jahresend-Special, Weihnachts-Special, normalerweise auch Muttertags-Special. Heute sind allerdings keine Mütter im Studio, denn im Mai ist nicht nur Muttertag, sondern auch das phänomenale Pfingstfest im Jutz Mannheim. Und dafür habe ich einige Gäste ins Studio eingeladen und die stellen sich jetzt direkt mal vor. Hallo, ich bin der Nestor. Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen, auch mit Pfingstfest Contest. Und ich habe hoffentlich gelernt, dass ich nah an das Mikrofon und laut und langsam und deutlich reden muss dieses Mal. Und nicht mit den Händen auf den Tisch hauen. Und nicht mit den Händen auf den Tisch hauen. Wieso? Genau. Und danke für die Erinnerung, dass heute Muttertag ist, weil in Spanien ist es Anfang Mai und ich habe meine Mutter versprochen, dass ich sie zum deutschen Muttertag auch... Weil du den Spanischen schon vergessen hast? Oder ja, ziemlich genau das wäre, ja. Hey, ich bin der Daniel. Ich bin das erste Mal heute hier dabei und das zweite Jahr beim Pfingstfest dabei. Hi, ich bin Maria. Ich bin auch zum ersten Mal hier in der Radio dabei und auch dieses Jahr zum ersten Mal mit der Planung dabei bei dem Pfingstfest. Hi, mein Name ist Julius. Ich war schon mal hier vor 3 Jahren am Anfang von Corona. Genau, und bin jetzt auch bei... im dritten Jahr beim Pfingstfest dabei, also mit der Corona-Pause eingerechnet. Ihr hört, wir haben Full House hier heute. Wir sind zu fünft im Studio mit einigen Radio-Neulingen und ich bin allein verantwortlich für die Technik, also verzeiht uns, wenn es zwischendrin mal ein bisschen holprig wird. Aber wir geben unser Bestes und ich glaube, dass es eine richtig spannende Sendung wird heute, denn wir quasi spielen uns einmal komplett durchs Pfingstfest, richtig? Ja. Das ist der Plan auf jeden Fall. Wir haben einiges dabei. Was war denn der Song, den wir gerade zum Einstieg gehört haben? Willst du sagen? Okay, wir haben Tipp gehört, Gassi mit dem Nabelschnur. Das ist eine Band aus Hamburg und Kiel, meine ich, genau. Und das spielen so ein paar bekannte Gesichter von hier, von Mannheim, unter anderem der Joyboy, früher bei Power und früher so häufiger Mannheimer Gast. Ja. Wir freuen uns sehr auf den Wiedersehen. Und als nächstes habt ihr mitgebracht Spilo. Genau, im Prinzip die genau gleiche Band, eine Person ausgetauscht. Wir haben gedacht, wir bleiben einfach mal ganz schlicht und nehmen die beiden Touren und Bands zusammen. Genau, Spilo, auch Hamburger, Kieler Gegend und knallt total. Ist super guter Garagenpunk. Okay, wir hören rein. Das waren jetzt Ex-Dom, die zweite Band aus diesem Kiel-Hamburg-Paket, die auf dem Pfingstfest spielen werden. Richtig? Nicht ganz. Ex-Dom sind aus Bremen. Genau, die sind teils kolumbianische, teils deutsche Band. Zum Teil spielen sie auch bei Sandia. Sandia war dann auch eingeplant, könnte man da nicht. Ich muss sagen, ich finde Ex-Dom ein Dick geiler tatsächlich. Und weil sie mich auch sehr an Mudo erinnern, die mir sehr am Herz gewachsen sind. Und es ruft auf der Hardcore, kann man nichts machen. Und die, die aus Kiel Dings sind, die... Ah, das war davor. Das war Spilo. Und eben genau, wie, ähnlich Leute wie Tipp, und aber anderer Style, knallt aber total. Finde ich super. Sie live saugeil. Also die Live-Videos sind super. Ich gehe stark davon aus, dass ihr bitte nur Bands gebucht habt, die live saugeil sind. Ja, ja, ein paar Kalmier sind immer besser, wenn die scheiße sind. Okay, United Kids mit dem Pfingstfest Special. Wir gehen immer davon aus, dass natürlich jeder auf der Welt weiß, was das Pfingstfest ist. Aber das Schöne an Radio ist ja, dass man nie weiß, wer einem zuhört. Das heißt, es könnten quasi komplett random Leute, die den Bermuda-Funk eingeschaltet haben, uns gerade zuhören. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr vielleicht nochmal kurz für alle erklärt, was ist eigentlich dieses Pfingstfest, über das wir hier reden? Das Pfingstfest ist ein Punk- und Hardcore-Festival. Ich glaube auch das einzige Geile in Süddeutschland. Naja, also ich war ja davor immer selber als Besucher da und seit es das New Direction nicht mehr gibt, war es irgendwie für mich das Einzige zumindest, wo ich immer hingegangen bin. Und dieses Jahr auch nicht gleichzeitig mit dem Au-Fest. Ja, bei mir sind immer noch den New Direction an der Stelle. Ja. Nee, man kann auch auf jeden Fall erwähnen, dass es eine ganze, also es gibt schon seit 20 Jahren, meine ich, also mindestens. Weil, ja, es bleibt ein Mysterium. Nee, so, ich dachte vorher noch, dass die Frage vielleicht aufkommt, ist ein bisschen peinlich. Tobi, wenn du uns hörst, sag mal bitte, seit wann gibt es das Pfingstfest? Es hieß ja früher, es hieß nicht immer Pfingstfest. Also Fest, ne? Das Pfingstfest heißt ja Pfingstfest, weil es an Pfingsten stattfindet. Deswegen auch finde ich es jedes Jahr geil, wenn mir Leute schreiben, ey, Carmen, weißt du, wann dieses Jahr Pfingstfest ist? aber vorher hieß es Radixfest. Radix, okay. Nee, gerade das war anders. Ich hatte einen anderen Namen auch gehört dazu. Von den Leuten vom. Oh, jetzt haben wir komplett die. Die hätten auf dem Pfingstfest 2020 spielen sollen, wo diesen Ralf spielt. Vom. Meinst egal. Du das Trashfest oder was? Nee, aber egal. Wir vergessen, dass ich was gesagt habe und ich es überlegt habe. Okay. Genau, also auf jeden Fall findet es immer im Jutz Mannheim statt und das ist ja eh ein sehr, sehr schöner Laden. Genau, also ich freue mich tierisch drauf, das mitveranstalten zu dürfen. Ich glaube, dass es dieses Jahr besonders schönes Pfingstfest wird, weil das Jutz Mannheim dieses Jahr auch gerade im Mai 40 Jahre alt geworden ist. 50. 50. Entschuldigung. Ja. Korrekt. Ich war die ganze Woche krank, mein Gehirn funktioniert noch nicht mehr so richtig. Wir springen gerade von Großveranstaltung ins Großveranstaltung. Wir haben gerade diese riesen Nachttanzdemo mit anschließender Party, wie es was weiß ich war, morgens und das ist alles ein bisschen Energie, wie sagt man das, Energie verbrauchend, aber das ist saugeil. Also super viel Programm, super viele Konzerte, coole Sachen, kommen auf jeden Fall vorbei. Cooles Team. Ja, Leute. Sind halt häufiger im Jutz gerade als im eigenen Wohnzimmer, das ist ein bisschen frustrierend. Das gehört dazu, eine kleine Atempause gibt's für euch jetzt, wenn wir nochmal Musik spielen. Halt's mal und jetzt. Yeah. erste Lied war Dissociation von Dead Gaze, eine saukoole Post-Punk-Band aus Österreich, Graz. Ja. Genau, ja. Und der zweite war dann Best, das ist eine regionale Band aus Saarbrücken, die auch vor zwei Tagen eine Demo gebracht hat und gestern auch mit Beep und Fizz gespielt haben in Darmstadt. In der Oettinger Villa. Ah ja, genau. Was eine geile Show war auf jeden Fall. Mhm. Wart ihr alle da? Ja, gut, nicht alle. Ja, man wollte studieren am Ende. Ja. Zwei von uns waren da. Okay, für Leute, die noch nie in ihrem Leben auf dem Pfingstfest waren, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen noch ein paar Infos geben, was passiert da alles, was können die Gäste erwarten? Ich meine, klar, Bands spielen, aber so, wie läuft das Ganze ab? Es ist ein bisschen so Klassentreffen auch gefühlt, ne? Also es geht um 15 Uhr machen wir auf, 16 Uhr erste Event, dann gibt es ein Event pro Stunde bis spät und dann gibt es auch ziemlich viel Platz für Distro-Stände. Die Infoladen in Heidelberg macht auch einen Stand, Rosenthal und Beton wollen auch was machen. Es gibt auch so Kunstkram von Maria und von Leon. Es gibt Essen, vielleicht die gucken ein bisschen so. Es gibt Cocktails, es gibt Aftershow-Partys. Ja, es gibt nette Menschen. Also es gibt sehr viel, aber was es nicht gibt, ist ein Vorverkauf. Weil die Frage erreicht uns immer wieder. Genau, und vielleicht auch an der Stelle. Es kostet dasselbe wie letztes Jahr. Die war ein bisschen das ja auch. Wir machen keine Inflation, um so die Leute zu entlasten in diesem harten Jahr. Und wenn ihr halt reinkommen wollt, es war nie ausverkauft, aber es ist nicht von der Welt, dass es ausverkauft wäre. Wenn ihr da am Samstag seid und ihr am Wochenende ein Ticket kauft, dann seid ihr auf jeden Fall safe. Ja, das heißt, die Tickets sind günstig. Ja, sind viel zu günstig. Viel zu günstig. Richtiger Schnapp. Das findet statt am Pfingstwochenende, Samstag und Sonntag, zwei Tage. Könnt ihr das Datum nochmal sagen? 27. bis 28. Mai, meine ich. Wir hatten ja schon ein paar Fauxpas damit, aber... Ja, genau. Und der Tobi hat ein Fauxpas, der hat uns ja mal dem Cover gemacht für zwei Tage, die jetzt nicht waren. Aber gut. Und die Rosse unter dem Beton wollten auch so am Montag den Stand machen. Passiert den Besten. Okay, also genau. Pfingstsamstag und Pfingstsonntag. Es gibt Essen, es gibt Getränke, es gibt wahrscheinlich auch Cocktails, nehme ich an. Ja. Genau, darum kümmert sich der Infoladen Mannheim. Ey, wie jedes Jahr und die werden wir super lecker. Ja, ich glaube, die machen auch auf. Also das Jutz hat einen Infoladen jetzt, die dienstags auf hat, regelmäßig, wo auch Bücher ausgeliehen werden können und wo es Buchvorstellungen gibt und Kaffee und so. Und die haben auch so, glaube ich, bei dem Pfingstfest auf. Sehr schön. Und man kann, wenn man samstags kommt und Angst hat, dass sonntags zu voll wird oder man einfach das abhacken will fürs Wochenende, sich auch ein Wochenendticket kaufen. Ja, ganz genau. Okay, sehr cool. Dann würde ich vorschlagen, wir spielen noch ein bisschen Musik, um die Leute einzustimmen auf die Bands, die am Pfingstfest spielen werden. Was ist denn der nächste Song, den wir hören? Das nächste wird ein bisschen elektronischer. Ist auch wieder ein lokaler, oder mehr oder weniger lokaler Act, kommt aus Frankfurt und die heißen D-Fast D, sind ziemlich neu. Klingt irgendwie für mich nach so einer wilden Mischung aus Post-Punk, 80er, bisschen Carpenter. Ich find's geil. Es gibt ein paar Lieder, die sehr nach dem ersten Platten von Erotronic klicken. Also, so. Interessant. Da kenne ich mich nicht aus. Dafür bist du nicht alt genug. Die kommen aus George Corea raus. Das Label heißt George Corea. Okay, wir hören rein. Thank you. Das waren jetzt zwei sehr unterschiedliche Sachen, die wir gehört haben. Genau, es war einmal die Fast D, ne? Das wurde schon anmoderiert. Und der zweite Song war A9 aus Leipzig, wo Didi auch mitspielt, der sich den Song auch gewünscht hat. Der Song hieß Männer, Männer, Männer. Der Jörg-Version, glaube ich. Genau, in der Jörg-Irgendwas-Version. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber irgendwie die Platte hat die Lieder in unterschiedliche Versionen. In zwei Versionen. So, ja. Ja. Vielleicht unterschiedliche Masters, ja, glaube ich. Musikanten, oder? Nee, Masters. Nee. Okay. Musikanten gibt es sowieso keine. Ne? Genau, und A9 haben jetzt auch vor ein paar Tagen ihr Demo rausgebracht, glaube ich, ne? Oder ja, ihre zweite. Ja, die hatten es im Highway to Hell, whatever. Boah, es gibt saugeile so A9 Folkfest Coverbands, haben dabei ein bisschen bei Recherchieren gefunden. So Big Band, ja, ja, ja, ja, ja, von Bayern natürlich alle, whatever. Genau. Genau, und wir wollten die eigentlich zusammen mit Aldi Ost spielen, die danach kommen, aber wir haben, da wir am Anfang nur einen Tipp gespielt haben, ist alles ein bisschen aus der Reihe gekommen. Genau, aber danach kommt Aldi Ost und da spielen auch Matze von Ponys auf Pump mit zum Beispiel oder Laura von Rouge auch. Die Laura hat man schon auf dem Pfingstfest auflegen gesehen, am Sonntagsparty, und das tut sie dieses Jahr auch. Mit Tobi zusammen, ne? Genau, mit Tobi zusammen, ja. Das war saugeil. Also dieses Jahr nicht mit Tobi zusammen, sondern dieses Jahr mit Matze zusammen, und die Namen sind DJ Zufall und Laurette de Mar. Genau, da könnt ihr euch, Laurette de Mar ist Laura. Ja. Nur so. Ja. Da könnt ihr euch auf die Aftershow-Party freuen auf jeden Fall. Und Matze und Laura sind auch zwei von drei Leuten, die das Punkradio Berlin machen oder gemacht haben. Machen noch so. Die haben aber lange nichts mehr rausgebracht jetzt. Ich glaube, da ist so vielleicht kleine Pause. Ja. Keine Sendung kann sich so lange halten wie United Kids. Ja, aber es ist eine geile, nerdige Punk-Sendung, die man sich auf jeden Fall geben sollte. Okay. Genau, und der Song, der von Aldi Ost jetzt gespielt wird. Gerne, wenn wir uns ausmoderieren. Ja, aber der Song, der von Aldi Ost jetzt direkt gleich gespielt wird, heißt SUV, und mich persönlich hat er extrem an Lights Out Summer in the City erinnert. Hört selber rein. Yeah. direkt. Ihr habt leider zu Hause gerade nicht gehört, wie schön Nestor beim letzten Song mitgesungen hat. Ich habe eine mega schöne Stimme. Ich kann es wiederholen. Was haben wir denn gehört, Nestor? Wir haben Okimoki gehört, das letzte Lied, also das erste war, wie gesagt, Aldios, das zweite war Okimoki. Die, die da waren, haben die letztes Jahr im SWK, dem Bomb-Projekt, dem besten und schönsten Bomb-Projekt Mannheims, gesehen, und die, die, nah waren, die nicht da waren, haben es leider verpasst. Wir können es aber jetzt bei den Pfingstfest nachholen, und das ist eine Band, so ein Bedroom-Loffy-Pop-Projekt von Ari, vom Flash, mit der Schlagzeuger von Flash und die Paula. Genau, ich glaube, am Anfang waren nur Ari und Paula und dann live spielt er, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber gut, ist auch egal, spielt er mit und die sind richtig, richtig geil live. Und die Platte ist, das Lied war Ephemero aus der Working Class Pop Platte, die letztes Jahr rausgekommen ist, das ist einfach mega geil. Und das lief richtig viel rauf und runter bei mir zu Hause. Also, nicht nur bei dir. Wie wählt ihr denn die Bands aus, die auf dem Pfingstfest spielen? Sind das die, die ihr zu Hause am meisten gehört habt, die ladet ihr dann ein? Oder wie kann man sich vorstellen, wie kommt so ein Programm zustande, so ein Line-Up? Also prinzipiell geht das erstmal los, weil Nestor hat ja wahnsinnig viele Kontakte. Und dann hat er gefragt, Flash. Und die haben direkt zugesagt. Haben nicht zugesagt. Nee. Okay. Dann mache ich hier Fake News. Okay. Letztendlich war es aber, es sind zum Beispiel Okimoki, sind eine sehr ähnliche Band, wie Nestor ja gerade schon erwähnt hat, wie Flash. Und da haben wir einfach gefragt, ey, wollt ihr nicht noch die eine Person, die zu Okimoki fehlt, dazu mitnehmen, dass wir hier nochmal zwei richtig geile Bands aus verschiedenen Genres dabei haben. Das haben die sofort gemacht. Ah, ich hab gesagt, ja, komm, sonst bist Paula daheim langweilig. Also es spielt eigentlich nur eine Band auf dem Pfingstfest, aber es wird quasi nach jedem Set eine Person ausgewechselt. Ja, das ist so immer praktisch, ne? Also es spart Kosten, so Optimierung. Also die Events muss man mal ein bisschen hinterher sein, vor allem im Herbst, ne? Und wenn man nicht den Herbst bucht, dann ist das alles weg. Und dann im Herbst ist es so, ja, super träge und du musst dich jede Woche, ja, und bist jetzt raus, ne? Ja, wir müssen gucken, den Urlaub für nächstes Jahr, nächste Woche sagen wir was und so. Also nicht, dass sie nicht wollten, aber die Leute haben auch ein Leben und leider kann man sich nicht die Events hierher bestellen, sonst wäre das alles viel einfacher. Und wir haben dann einfach eine Wishlist gemacht und dann so die abgeklappert. Und dann kriegt man auch viele Körbchen, leider. Sehr viele. Sehr viele Körbchen, tatsächlich. Aber nicht, weil die nicht cool sind. Aber, naja. Wir haben auch versucht, also viele Bands mit Flinters zu einladen, aber das war auch leider, also wir haben sehr viele Absagen bekommen auch und das war schon ein bisschen schwierig. Ah, meine, hat es gut geklappt. Also, ja, letztendlich, ja. Also voll. Wir sind zufrieden. Ja. Auf jeden Fall. Und so ein saugeiles Line-Up und tatsächlich auch relativ viele nicht reine Dude-Bands auf der Bühne, ja. Was auch cool ist. Was sind denn noch so Sachen, auf die ihr achtet? Jetzt, na klar, die Bands sollen geil sein, die sollen live geil sein, aber wenn man sich jetzt nicht nur eine einzelne Band anschaut, sondern so ein Gesamtkonzept für ein Festival, was muss denn für euch in dieser Mischung mit drin sein? In diesem Menü. Also wollt ihr? Mach ruhig. Wir gucken, dass es ausbalanciert ist. Kurz. Genau, also wie ihr jetzt bei der Playlist ja schon merkt, dass einfach die Musik schon unterschiedlich ist, dass so gut wie möglich für alle was dabei ist, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Und dass es an einem Tag nicht ultra lang geht, dass man am nächsten Tag auch noch ein bisschen Energie hat, ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Der Samstag wird, glaube ich, um 3 Uhr aufhören, hoffentlich. Mal gucken. Wie viele Bands spielen jeweils? Insgesamt, also pro Tag sind es 9 oder 8, 9. Ja, wow. Sowas. Also ja. Es wird heftig. Okay. Aber heftig. Aber die ist die gute Warnung an die Leute, sich nicht samstags schon komplett einen rauszufeiern und dann den Sonntag zu verpassen. Ist ganz genau. Ja. Ich glaube, als ich nur als Gast da war, ein paar Sonntage. Also man kriegt die Kante irgendwie, aber dann läufst du hier und bist ein bisschen verkatert und so, fuck, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Aber. Ja, als Gast ist es schon anstrengend, aber als Veranstalter ist es doppelt anstrengend. Aber ich glaube, da reißt man sich besser zusammen tatsächlich. Okay. Dann lass uns doch mal schauen, was ihr sonst noch so an Musik mitgebracht habt. Ihr hört heute die United Kids, die Punk- und Hardcore-Radio-Show im Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 oder weltweit im Livestream unter www.bermudafunk.com. www.unkids.org. United Kids läuft immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr. Wir senden live aus dem Bermudafunkstudio in der Alten Feuerwache und wir haben heute für euch in der Mai-Sendung im Jahr 2023 viele Gäste eingeladen, 4 Stück an der Zahl, die mit uns quasi ein Tasting-Menü zum Pfingstfest, dem Punk und Hardcore, quasi das Festival zur Radioshow, oder wir sind die Radioshow zum Festival, Pfingstfest und United Kids schon immer sehr eng miteinander verbunden. Wir geben euch heute einen Vorgeschmack auf dieses fantastische Musikfestival, das am 27. und 28. Mai 2023 im Jutz Mannheim stattfinden wird. Und eine der Bands, die da spielen werden, sind die Dead Pfingst und die hören wir jetzt. Yeah. als erstes haben wir gerade Deadwings gehört. Eine mittlerweile Berliner Band, ursprünglich glaube ich aus Neuseeland oder Australien oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Australien, glaube ich. Australien, oder? Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gute Band, wie ihr gerade gehört habt. Danach waren es Bleakness. Das ist eine, ich würde sagen, Deathpunk, Postpunk, whatever. Sehr treibend, gerade auch sehr im Trend, würde ich sagen, so mit so Bands wie Chain Cult und was weiß ich. So düster. Düsterer und treibender Sound auf jeden Fall. Ich glaube, die tun ein bisschen wirklich mehr als in Kalifornien, in Gothrock. Das ist auf jeden Fall gewollt. Die haben so im Jutz manchmal gespielt, in 2017 mit Marmol. Und der Nico, der Label-Boss vom Destructa Records, der spielt auch dabei. Und er ist jetzt in Japan auf Tour. Genau, mit Deleter, mit seiner anderen Band. Der kommt zurück, schläft einmal, packt sich in den Zug und kommt zum Spielen. Da hat sich so ein oder erst zweimal. Nee, alles der packt einmal, probt einmal, komme ich hierher und er hat sich schon entschuldigt, falls er nicht so fit ist. Und die auch in Japan sind meine Mitbewohner Matze und Juli. Und schöne Grüße hier. Und die gehen auch zum DLTR-Konzert. Das habe ich nicht auch sehr neidisch tatsächlich. Die Schweine. An der Stelle kann ich vielleicht nur mal kurz das Mikrofon kapern und jetzt die einzige Information ohne Pfingstfestbezug, die es in dieser Sendung geben wird. Tobi, wie gesagt, geht heute seiner anderen großen Liebe, dem Wandern und dem Influenzen auf dem Nibelungensteig nach. Er hat aber natürlich die Musik nicht ganz aufgegeben und hat mich gebeten, auf folgende Veranstaltung hinzuweisen. Am Samstag, den 20. Mai, findet im Community Art Center in Mannheims wenige Gehminuten, also wirklich, man fällt zweimal um von meinem Mutterfunk, dann ist man im Community Art Center, die Finissage der Ausstellung Frische Kunst statt. Das allein ist eigentlich schon ein Grund hinzugehen, weil da gibt es eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern aus der Neckarstadt West und Umgebung, die da ausstellen. Und Samstag, der 20. Mai, ist eben die letzte Möglichkeit, diese Ausstellung zu sehen. Und um das Gebühren zu feiern, spielen Neon Lies aus Zagreb auf dieser Finissage. Wo auch dem Filmfest-Contest gegeben wird. Das stimmt natürlich. Denn wer schon öfter auf dem Pfingstfest war, wird mit Neon Lies auch was anfangen können. Richtig geiler Wave, Sinti, Postpunk aus Zagreb in Kroatien. Und damit zurück zum regulären Programm, zurück zum Pfingstfest. Wir haben jetzt hier vier Leute sitzen von der Pfingstfest-Orga-Crew. Gibt es denn noch andere Leute? Also wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Festival organisiert wird? Macht ihr das zu viert? Sind da noch andere Leute dabei? Wie läuft das? Also dieses Jahr sind wir zu siebt von Anfang an bis jetzt zu Ende, also am Organisieren und alle, also es hat alles ganz gut geklappt und mit, also jeder könnte sich was wünschen und alles haben wir zusammen gesprochen, ich weiß nicht, was noch. Ja, an der Stelle auch Grüße an die anderen drei, die hoffentlich alle zuhören. Also was man auch noch sagen muss, wir sind auf jeden Fall sieben recht verschiedene Leute mit verschiedenen Musikgeschmäckern und das ist auch, es gibt mal mehr Ausschweife in die harte Richtung, mal eher in das Grasige, ein bisschen melodischer. Auf jeden Fall funktioniert das hervorragend so zusammen, weil einfach dann an jedes Genre abgedeckt ist und das macht ja auch den Charme des Pfingstfests aus, dass da nicht nur Geknüppel oder was weiß ich gibt. Also. Okay, da würde mich dann mal interessieren von euch Vieren, auf welche Band freut ihr euch denn jeweils am meisten? Ich freue mich sehr auf Dead Things und Red Gaze. Das sind meine zwei, die ich ausgebracht habe im Hören. Tatsächlich auch Red Gaze und Flash, da habe ich mega Bock drauf auf jeden Fall. Auch. Und Doggy Moggy auch. Jetzt Moment. Sorry, ja. Eine Band pro Person. Ja. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, auf wen ich mich am meisten freue. Ich freue mich tatsächlich auf alle eigentlich sehr arg. Aber bei wem wirst du am meisten durchdrehen? Ich weiß nicht, schwer zu sagen. Es kommt halt immer drauf an, auch wie ich natürlich überhaupt Zeit habe, die Bands anzuschauen, weil wir ja die ganze Zeit am Organisieren auch sind und man dann halt mal gucken muss, wo wir irgendwie zuschauen können. Aber ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall Okimoki zu sehen. Bei mir ist es auch so ähnlich. Ich kann mich irgendwie nicht so wirklich entscheiden, aber ich freue mich sehr auf Teep und YCCY und Filmmaker auch natürlich. Gespoilert. YCCY. Es kommt noch. Es kommt noch, spielen wir auch noch. Aber ich kenne es noch gut aus meinen eigenen Zeiten, als Tobi und ich noch das Pfingstfest organisiert haben. So Leute kamen, oh Carmen, guck mal, wie geil war das und das. Und ich so, Leute, ich habe keine einzige Band gesehen heute. Ich habe mir auch immer gesagt, ein Bild. Ich weiß noch, letztes Jahr musste ich wegrennen, als Teletext gespielt haben und dann kam es später, weiß nicht mehr, habe mich ein bisschen geärgert, aber es ist halt so, ne? Okay, jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter mit Musik. Das nächste, was ich hier von euch auf der Liste habe, ist Wet Dream War Machine. Wer ist das denn? Das ist eine recht neue, ich würde sagen recht neue Berliner Band und die fokussieren sich auf so eine Mischung aus Sludge, was ja jetzt auch gar nicht mehr so die, also zumindest im Jutz nicht die, die präsenteste Musikrichtung ist und kombiniert mit Hardcore und dabei kommt irgendwie ein ziemlich brutales Brett raus, also ich finde, ja. Ich finde, die letzte Band hat auch so ziemlich viel so 90er Noise, Rock, Noise Hardcore Sachen oder gefühlt. Ich bin sehr gespannt, wir hören rein. We'll be right back. Das waren gerade Golpe aus Italien. Die wurden ja hier schon mal gespielt vor letzten Monat und sowas. Ja, wir haben in den letzten Sendungen so ein, zwei Bandankündigungen schon gemacht als kleine, wie sagt man, Appetizer aufs Pfingstfest. Genau, da muss man gar nicht mehr viel Worte, glaube ich, zu verlieren. Ihr habt schon echt alles Essentielle dazu gesagt, glaube ich. Genau. Aber was noch wichtig wäre zu erwähnen, ist, glaube ich, also die spielen sonntags zu recht früher Stunde auf jeden Fall. 17, 18 Uhr ist, glaube ich, angeplant. 17. Weil die in der Nacht noch zurück wieder nach Italien müssen und dementsprechend Zeit früh da, um Golpe nicht zu verpassen. Ja, die kommen von den Concrete Jungle Fest, die spielen bei uns 20 Minuten und dann fahren sie wieder zurück nach Italien, was wahnsinnig, aber auch wahnsinnig geil ist von denen, dass sie es machen. Genau, die haben jetzt wiederholt, Flash wiederholen wir nicht, mega geile Event. Sloan wiederholen wir nicht, auch eine ziemlich geile Event, wie man hier sitzt. Und Agitpod wiederholen wir auch nicht, weil die selber hier waren. Ne? Also damit wir genau, also leider bekommen wir in dieser eine Stunde nicht alle Bands. Also ihr seht, es wird wirklich richtig viele Bands auf dem Pfingstfest. Richtig geiles Essen, geile Cocktails und geile Aftershow-Party, habe ich gehört. Vielleicht könnt ihr da noch zwei, drei Sätze zu verlieren, was die Leute da erwartet. Ja, für den Samstag, DJ Mimu aus Tübingen, die legt so Garage, Punk, Power Pop und Estellero aus Mannheim, so 60s Garage. Es wird eigentlich, ich denke, ganz fett. Genau, und sonntags, wie schon erwähnt, DJ Zufall und Laurette de Mar. Estellero sucht sich gerade so Punk-Lieder, weil er ein bisschen Angst hat, dass er zu wenig Punk ist und die Leute es nicht mögen. Obwohl wir ja den Kontrast wollen. Also wir wollen ja eigentlich, dass es Sixties gibt, weil ich kenne jetzt nicht so viele Punk-Festivals, auf denen dann sowas auch danach läuft. Ein bisschen Kontrast tut ja auch mal ganz gut. Wir hatten aber auch in den letzten Jahren echt schon alles an Aftershow-Partys von irgendwie professionelle DJs, Punk, wir hatten Elektro, wir hatten Elektropunk. Ich weiß auch schon, dass wir irgendwann, keine Ahnung welches Jahr das war, aber wo wir dachten, so, es spielen so viele Bands, hat hinterher niemand mehr Bock auf Aftershow-Party, die Leute mega Bock auf Aftershow-Party, dann haben Tobi und ich irgendwie mit Spotify so Eurodance aufgelegt. Aber auf der Decke auch aufgelegt, aber vielleicht ein guter Übergang. Wir hatten dieses Jahr einen Act, wo wir nicht wussten, ob es Aftershow oder Act war, also Filmmaker aus Kolumbien, auch so ziemlich weird elektronische Musik, die so zum Teil Science-Fiction-Movie, Soundtrack ist und zum Teil Techno, und der ballert einfach eine Platte nach der anderen. Also der hat jetzt was rausgebracht. Wenn du morgen guckst, sind wieder zwei Platten raus und da freuen wir uns auch mega, mega. Das kommt jetzt als Closer von der Sendung, aber vorher spielen wir noch YCCY. Ich weiß nicht, ob jemand was dazu. Ja, und bevor wir die letzten zwei Songs spielen, würde ich an der Stelle noch ganz gerne auf das Punks-Picknick verweisen im Jutz Mannheim, das am 12.8. stattfinden wird und teilweise die gleichen Leute wie beim Pfingstfest mitmischen, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Pfingstfest, Sommerfest. Das heißt, wir verabschieden uns an der Stelle schon von euch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr uns das Pfingstfest vorgestellt habt. Ich hoffe, alle, die zugehört haben, kommen dann auch tatsächlich aufs Pfingstfest. Ich habe mega Bock. Es wird richtig geil. Ihr habt United Kids gehört, die Punk- und Radioshow im Punk- und Hardcore-Radioshow im Bermuda-Funk im Freien Radio Rhein-Neckar. Meine auf der 89,6 in Heidelberg, auf der 105,4 oder weltweit im Livestream unter www.bermudafunk.org. Das war die Sendung vom Sonntag, den 14. Mai 2023. Wir kommen immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 15 Uhr. Jetzt habe ich nicht nachgeschaut, wann die Juni-Sendung läuft, aber ihr könnt selber rausfinden, wann der zweite Sonntag im Juni ist. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Mixcloud und ihr findet uns auf Bandcamp. Und da könnt ihr auch in alte Sendungen nochmal reinhören. Wir verabschieden uns jetzt mit YCCY und Filmmaker und wünschen euch danke. Noch einen geilen Sonntag. Schön, danke dass ihr da für wart. Die Einladung nochmal, Carmen. Vielen Dank. Ja, danke, dass wir hier sein durften. War mir eine Freude.